الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, uns hat in diesen Tagen ein Monat überschattet mit all seinem Glanz, ein Monat, der mit sich viel Gutes und viel Segen trägt, ein Monat, der es wert ist, dass wir einen kurzen Augenblick stehen bleiben, um mit uns selbst abzurechnen, um zu sehen, wo befinden wir uns im Vergleich zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, wo befinden wir uns im Vergleich zu dem, was die Menschen vor uns geleistet haben. Meine lieben Geschwister, über diesen Monat hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, und das gehört zum Wissen über das Verborgene, dass in diesem Monat die Tore des Himmels geöffnet werden und die Tore der Hölle geschlossen werden und die Satane in Ketten gelegt werden. Es ist eine ideale Möglichkeit für jeden Muslim, der gegen sich selbst verschwenderisch, sündhaft geworden ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren und einen neuen Weg einzuschlagen. Wer in diesem Monat fastet, während er gläubig ist und diese Belohnung sich bei Allah subhanahu wa ta'ala anrechnen lässt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine vergangenen Sünden alle vergeben. Möge Allah azza wa jal mir und euch unsere Sünden allesamt vergeben. Meine lieben Geschwister, der Monat Ramadan war früher nicht so, wie es bei vielen Muslimen leider heutzutage ist. Der Monat Ramadan war früher ein Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala viel Gutes herabgesandt hat und immer noch herabsendet. Es ist der Monat, in dem es wunderbare Momente in der islamischen Geschichte gegeben hat. Es ist der Monat, in dem viele Ländereien befreit worden sind. Es ist der Monat, in dem viele islamische Schlachten stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Schlacht von Badr im zweiten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und genauso im achten Jahr hat Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt Mekka befreit vom Götzendienst und dem Polytheismus. Und genauso ist Andalusien im Jahr 92 ebenfalls im Monat Ramadan befreit und erobert worden. Das ist also ein Monat, in dem sich die Menschen bewegt haben in Richtung Allah subhanahu wa ta'ala, und kein Monat, den sie im Schlaf oder in der Faulheit verbracht haben. Meine lieben Geschwister, nur derjenige, der sich wirklich bewusst macht, dass dieser Monat eine Form der Ibadah ist, eine Form des Gottesdienstes ist, indem man sich zu Allah azza wa jal nähert, das ist derjenige, der diesen Monat auch verspürt. Und das ist derjenige, der in diesem Monat den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch nacheifern wird. Im Gegensatz zu demjenigen, der diesen Monat zu einem Monat gemacht hat, an dem er fastet, weil alle anderen ebenfalls fasten. Er isst und trinkt nichts, und das ganze Fasten bei ihm ist beschränkt auf die Angelegenheit des Essens und des Trinkens. Und er hat vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim gesagt hat, sinngemäß, o ihr glaubt, euch ist das Fasten auferlegt worden, genauso wie es denjenigen, die vor euch gelebt haben, auferlegt worden war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das ist die Weisheit und das ist das Ziel in diesem edlen Monat. Meine lieben Geschwister, dringend notwendig ist es, dass man in diesem Monat besonders seine Beziehung zum Buche Allah subhanahu wa ta'ala verbessert. Denn in diesem Monat ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich besonders dem Koran al-Karim zu widmen, indem man ihn liest, indem man ihn verinnerlicht und indem man davon etwas auswendig lernt. Schämen sollte man sich, wenn man aus diesem Monat herausgeht, ohne etwas Neues aus diesem Buch gelesen oder gelernt zu haben oder verstanden zu haben. Meine lieben Geschwister, macht euren Tag nicht zu einem Tag, an dem ihr verschlaft und an dem ihr nichts Gutes macht, besonders in Bezug auf das Buch Allahs, wie wir bereits erwähnt haben. Denn die uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen haben diesen Monat, das werden wir gleich an Beispielen zeigen, sie haben diesen Monat ausgenutzt, um besonders viele gute Taten tagsüber zu machen und besonders viele gute Taten in der Nacht zu machen. Und dazu gehört in allererster Linie, wenn wir von den guten Taten sprechen, beginnen wir mit der besten Tat überhaupt, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und wisset, dass die besten eurer Taten das Gebet sind. Und wenn das Beste unserer Taten das Gebet ist, dann versuchen wir dieses Gebet zu verbessern und zu verschönern, in erster Linie, indem wir diese Pflichtgebete in der Gemeinschaft der Muslime verrichten. Indem wir die Pflichtgebete in der Gemeinschaft der Muslime verrichten und ebenso das Tarawih-Gebet nach dem Isha-Gebet verrichten, das Duha-Gebet verrichten und besonders viel spenden. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war besonders im Monat Ramadan großzügig. Möge er sallallahu alaihi wasallam mehr belohnt werden, als Allah subhanahu wa ta'ala jeden anderen Menschen belohnt. Meine lieben Geschwister, wenn wir schon über Spenden reden, ist es auch wichtig, dass wir darauf achten, dass die Spenden dort ankommen, wo sie auch wirklich hingehören. Viele von uns sind gewohnt, in diesem Monat die Zakat zu entrichten. Aber auch wenn man normale Spenden macht und auch wenn man am Ende des Monats die Zakat al-Fitr bezahlt, achtet man darauf, dass diese Zakat und diese Spenden wirklich dort ankommen, wo sie auch wirklich hingehören. Denn wie viele Spenden sind verloren gegangen, dadurch, dass der Mensch einfach unachtsam spendet. Einfach, für ihn ist wichtig, dass er die Spende los ist, aber ihm ist nicht wichtig, wo sie letztendlich hingekommen ist. Man achtet darauf zum Beispiel, dass die nächsten Verwandten diejenigen sind, die am ersten das Anrecht haben, sofern sie Zakat natürlich und Spenden nehmen dürfen. Die engsten Verwandten sind diejenigen, die am ehesten das Anrecht auf deine guten Taten haben. Ebenso die Geschwister, die in deiner Gegend sind. Wenn du also Leute hast, Nachbarn hast oder Freunde hast, die Spenden brauchen, dann haben sie eher Anrecht als jemand, der wildfremd ist und den du nicht kennst. Genauso ein dritter Maßstab, den wir ansetzen, wenn es irgendwo dringend brennt, wenn es irgendwo dringend notwendig ist, Spenden hinzubringen, dann hat das natürlich Vorrang gegenüber jemandem, der einfach nur Schulden hat und dessen Schulden beglichen werden müssen. Meine lieben Geschwister, ihr wisst sicherlich und ihr bekommt mit, was derzeit passiert bei unseren eigenen Glaubensbrüdern und eigenen Geschwistern in Syrien und Umgebung. Und heute findet das, was dort stattfindet, an Hungersnot bei ihnen statt. Und morgen, liebe Geschwister, wird es bei uns stattfinden, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Quran Karim, diese Tage lassen wir unter den Menschen wechseln. Diese Tage lassen wir unter den Menschen wechseln. Allah azza wa jalla ist derjenige, der es dort bestimmt hat heute und an anderen Orten morgen bestimmt. Meine lieben Geschwister, wir müssen Mitleid haben und Mitgefühl zeigen für unsere Schwachen und unterdrückten Geschwister, egal auf der Welt, wo sie sind, ob das in Syrien ist oder anderswo, indem wir helfen, indem wir humanitäre Leistung verrichten, wie es uns möglich ist. Und vergesst sie auch nicht in euren Bittgebeten, meine lieben Geschwister, gerade in diesem Monat Ramadan. Indem man versucht, ihnen Spenden zukommen zu lassen auf die bekannten, erlaubten, gesetzlichen Wege, damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, dass wir eine einzige Umma sind, die auch zusammenhalten. In diesem Monat, liebe Geschwister, im 8. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt Mekka befreit. Eine Befreiung und Eroberung, von der jeder von uns bis an den heutigen Tag profitiert. Eine Befreiung, die in die Geschichte der Menschheit eingegangen ist, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Polytheismus vollkommen besiegt hat. Meine lieben Geschwister, ein Zeitpunkt, an dem die Menschen in die Religion Allahs in Scharen eingetreten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als gläubige Muslime sterben lassen. Meine lieben Geschwister, ein Tag, an dem die gesamte arabische Halbinsel in den Islam eingetreten ist. Ein Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, die gesamten zu den Ländern umherum, um die arabische Halbinsel herum zu schicken, um die Könige und Kaiser und wer auch immer dort gelebt hat, zur Religion Allahs, zur Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala einzuladen. Meine lieben Brüder und Schwestern, der Monat Ramadan ist der Monat, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Tore der Barmherzigkeit öffnet. Und deswegen, sobald der Monat Ramadan beginnt, erfährt man hier und da, wie der eine und der andere zu Allah Azza wa Jal und zur Moschee zurückgefunden hat und wie der eine und der andere Tauba gemacht hat von Sünden, die er normalerweise zu tun pflegte, aber im Monat Ramadan ist er abstinent. Und genauso die Leute, die ihre Gebete vernachlässigen im Monat Ramadan, plötzlich schaffen sie es, ihre Gebete zu verrichten. All dies gehört zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie fangen an zu bereuen die Sünden, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und sie merken jetzt den Schmerz. Und lieber merkt man den Schmerz der Sünden in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. Meine lieben Geschwister, zwei, drei Beispiele aus dem Leben der uns vorausgegangenen, rechtschaffenen Menschen, der manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen haben an normalen Tagen den edlen Koran al-Karim alle sieben Tage lang einmal durchgelesen, wie zum Beispiel Qatada rahimahullah ta'ala. Alle sieben Tage, an normalen Tagen, nicht im Ramadan. Aber wenn es der Monat Ramadan war, hat er den Koran in alle drei Tage einmal durchgelesen. Das heißt, pro Tag 200 Seiten gelesen, und das ist möglich und realistisch und überhaupt gar kein Problem. Und wenn es die letzten 10 Tage im Ramadan waren, hat er jede Nacht den Koran al-Karim einmal durchgelesen. Und man braucht, wenn man das gewöhnt ist und wenn man darin trainiert ist, braucht man nur 10 Stunden. Deswegen ist es mehr als realistisch, dass man pro Tag einmal den Koran al-Karim liest. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, hat im Ramadan alle drei Tage lang den Koran al-Karim, alle drei Tage hat den Koran einmal zu Ende gelesen, und in den letzten 10 Tagen hat er den Koran jede zweite Nacht gelesen. Und Al-Aswad ibn Yazid al-Nakhai, einer der Tabi'un, rahimahullah ta'ala, hat den Koran al-Karim ebenfalls im gesamten Monat jeden zweiten Tag einmal abgeschlossen und gelesen. Und Allah weiß, wie viel Hasanat man bekommt. Ihr wisst, durch einen einzigen Buchstaben bekommt man eine Hasana, und sie wird 10-fach vergolten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die im Monat Ramadan mehr machen, als sie vorher gemacht haben. Das ist die entscheidende Botschaft, liebe Geschwister. Was auch immer du vorher gemacht hast, machst du jetzt mehr an Gebeten, an Koran lesen, an die Moschee gehen, an Spenden und an anderen Dingen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, mehr zu tun als vorher. Möge Allah azza wa jalla uns auf dem Iman festigen und uns den Erfolg geben, erfolgreich zu handeln. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. والحمد لله رب العالمين على سبحانه الله دم هذا بيت